Beinen stehen mit dem Rücken zur Wand. Mein Allerbestes nur wollen die, die nichts dafür tun. Sie reden dies und das und rupfen mich wie ein lebloses Huhn. So elegant, heuchlerisch und nadelgestreift. Mit halber Wahrheit nur reden, wie was hier für ein Style. Hosen runter, Hosen runter, wenn ich jetzt wandern, wir zeigen euch gern die Tür. Hosen runter, Hosen runter. Ihr seid niemals viel mehr. Die Seelen brennen und die Herzen frieren. Zu viel von uns haben nichts mehr zu verlieren. Wir haben gelernt, darüber wächst auch kein Gras. Was passiert, wird passieren und das wird überhaupt kein Spaß. Ihr seid niemals wie wir.